Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Wir bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah SWT. Und wir bezeugen, dass denjenigen, den Allah SWT etwas gibt, kein Mensch kann ihn davon fernhalten. Und wenn Allah SWT irgendjemand von einer Sache fernhält, kann kein Mensch ihm das geben. Und wir bezeugen, dass Allah SWT aus alles Toten wieder lebendig machen kann. Und ist in der Lage, alles, was am Leben ist, wieder zu sich zu nehmen. Und wir bezeugen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, der die Botschaft bekommen hat und sie mit bester Art und Weise an uns weitergeleitet hat, damit wir, alhamdulillah, dadurch rechtgeleitet worden sind. Also liebe Geschwister im Islam, die lieben Gäste des Allah SWT in seinem Hause, möge Allah SWT unsere Taube annehmen und möge Allah SWT unsere Sünden verzeihen und uns ins Paradies eintreten lassen. Wir haben über die Nacht von Himmelfahrt geredet und die Gründe dafür und die Lehren dafür. Also diese ganz bekannte Nacht, die wir alle kennen oder alle kennen sollten. Es geht um diese Nacht- und Himmelfahrtsreise des Propheten Muhammad. Und wir wissen ja die schwere Lage des Propheten. Und wir wissen, wie er Hilfe gesucht hat von den Menschen. Und wir wissen ja, wie der Prophet und seine Anhänger gefoltert worden sind und seine Gefährten. Bis zum Punkt, wo viele nach Abyssinien ausgewandert sind. Und der Prophet hat selbst in einer Nachbarstadt Taif Hilfe gesucht. Und er wurde gefoltert und es wurde auf ihn gespuckt und Steine geworfen. Und er wurde aus Taif rausgetrieben. Und wir haben gesehen, nicht nur hat er solche schwierige Sachen erlebt, aber auch die Leute aus, die Anführer von Mekka haben versucht, den Propheten zu bestechen, indem sie sehr viele Sachen angeboten haben. Und er hat dann seinen ganz berühmten Satz gesagt: Würden Sie die Sonne in meiner rechten und das Mond in meiner linken Hand, würde ich nicht den Weg lassen, auf den ich gehe. Und auch innerhalb dieser Zeit, wir wissen auch, dass der Prophet seine geliebte Frau Khadija verloren hat, und sie war wirklich sein Stütze. Sie hat ihn wirklich in alles unterstützt und sie war eigentlich ein Stein, auf dem er sich immer anlehnen konnte, um Unterstützung zu holen. Und Allah SWT wollte, und deshalb, wir sehen die Lehre, Khadija ist gestorben, Abu Talib ist gestorben und der Prophet hatte eigentlich keine Menschen mehr, auf die er erzählen konnte. Und deshalb kam quasi die Lehre von Allah SWT, hier ist eine wichtige Lehre für uns. Auch wenn alle Menschen auf der Erde dich verlassen oder in den Stich lassen oder gehen oder sterben, Allah SWT ist immer derjenige, der bleibt für die Unterstützung. Und wir sehen von der Wichtigkeit von dieser Nacht- und Himmelfahrtsreise ist, es gibt niemals im Koran eine Erwähnung von zwei Moscheen auf einmal, außer die Moschee in Jerusalem und die Moschee in Mekka. Und hier sehen wir wirklich die Notwendigkeit von all diesen Moscheen. Und der Prophet, als er jetzt diese Nacht- und Himmelfahrtsreise hinter sich hatte, kam er zurück und hat davon auch berichtet. Der Prophet hat Aisha gebetet mit seinen Gefährten an diesem Tag. Hat der Prophet Aisha mit seinen Gefährten gebetet. Und dann kam Gabriel mit diesem bekannten Tier, diese Bulaq. Und Gabriel hat zu ihm gesagt, du sollst auf den Burak steigen und dann machen wir jetzt eine Reise. Und jetzt beschreibt der Sheikh eine Geschichte zwischen diesem Reittier und dem Propheten, da wo irgendwie der Reittier irgendwie bockig geworden ist und Gabriel hat ihn wieder beruhigt und hat gesagt, du sollst aufpassen, weil der Geliebte von Allah SWT reitet jetzt quasi. Und dann jetzt, der Prophet ist jetzt auf diesem Tier und damit machen sie jetzt die Nachtreise zu Jerusalem. Und jetzt auf dem Weg dorthin gab es einige Zwischenstopps. Eine Stopp, wo Musa a.s. war, also Moses, und eine Stadt, wo Jesus a.s. auch gewesen ist. Und das ist eine symbolische Geste von Allah SWT für uns, dass die Religionen aufeinander folgen. Also zuerst kam das Judentum von Musa a.s., das Christentum von Isa a.s. Und dann folgt dann der Islam mit dem Propheten Muhammad a.s. Also als letzter Abschluss sozusagen. Und jetzt, der Prophet a.s. in Jerusalem angekommen, kommt er in die Moschee rein und findet alle Propheten sind da. Und Allah SWT mit seiner Weisheit hat alle Propheten da gesammelt. Und sie haben alle auf ihn gewartet und hat alle mit denen zwei Raka gebetet. Also der Prophet SAW hat nochmal zwei Raka gebetet in der Jerusalem-Moschee. Und hier ist auch wieder eine symbolische Sache, die ganz wichtig ist. Der Prophet ist derjenige, der vorbetet und hinter ihm sind alle anderen Propheten. Und auch eine symbolische Sache hier, dass man versteht, dass der Prophet jetzt der Abschluss ist und der Letzte ist, der gekommen ist. Und dadurch, das ist quasi jetzt quasi also die symbolische Sache dahinter. Und natürlich war Ibrahim auch dabei, der Vater aller Propheten. Und da gibt es auch viele Bittgebete im Koran, von verschiedenen Bittgebeten, die der Prophet Ibrahim a.s. gemacht hat. Zum Beispiel in einem Vers heißt es, Ibrahim a.s. sagt, Ya Allah, Ya Allah, gib mir eine rechtsprechende Zunge, beziehungsweise eine Zunge, die mir die Wahrheit sagt. Also viele Bittgebete von Ibrahim. Und natürlich der Prophet Sallam hat auf jeden Fall eine besondere Stellung bezüglich aller anderen Propheten. Und Also da war er vorne und hat vorgebetet. Und dann kam danach Jibril alayhi salam, also Gabriel, mit einer Schüssel. Und eine Schüssel war Wein und eine Schüssel war Milch. Und guck mal, was der Prophet dazu gesagt hat. Und der Prophet hat natürlich diejenige, die mit Milch war, ausgesucht. Und dann hat Jibril Aytam gesagt, das ist die natürliche Veranlagung des Menschen. Also es gehört sich nicht zur natürlichen Veranlagung des Menschen, Alkohol zu trinken, sondern sich an gesunde Sachen zu halten. Heutzutage, die Umma des Propheten Muhammad sallam, wir trinken alle sehr viel Alkohol leider. Wenn wir um uns herum gucken, wie viele Brüder und Schwestern jetzt Alkohol trinken, und das ist im Islam nicht vereinbar. Und noch in einer anderen Überlieferung heißt es sogar noch dazu, dass der Prophet zweimal Milch getrunken ist in dieser Reise. Einmal in der Moschee und einmal in der Himmelsfahrtreise an sich, wo er zum Himmel emporgestiegen ist. Und danach, wir wissen ja, es ist ja die Nacht- und Himmelsfahrtreise. Der Prophet kam ja in einer Nacht nach Jerusalem. Und dann gleichzeitig danach oben ins Himmel wurde er emporgehoben. Und Jibril a.s. würde den Prophet a.s. mitnehmen in alle Himmel, die oben sind. Und dann hat einmal in einen Himmel. In einem Himmel hat der Prophet sallam einen sehr schlimmen Geruch gerochen, hat gesagt, was ist das? Er hat gesagt, das ist der Geruch von Pharao und seine Kinder. Und das bedeutet, hier sehen wir sogar die schlechte Folge von den Sünden, wie zum Beispiel von Pharao. Er ist schon längst tot gewesen, aber sogar sein Geruch, sein schlimmer Geruch ist immer noch geblieben. Im Universum klebt es. Und wir wissen ja, Pharao hatte ja keine Söhne gehabt. Deshalb, als die Frau von Pharao Musa gesehen hat, hat sie gesagt, komm, wir nehmen ihn quasi als Adoptivsohn. Wir kennen ja die Geschichte von Pharao. Pharao hatte ja nur Töchter gehabt. Also ihre Friseurin hat einmal quasi das Ding da aus der Hand gefallen gelassen für die Haare. Und die Friseurin hat gesagt, Bismillah. Und da hat die Tochter von Pharao gesagt, meinst du damit mein Vater? Da hat die Frau gesagt, nein, ich meine nicht dein Vater, ich meine der Herr deines Vaters, also Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Tochter von Pharao hat ihr Vater das gesagt. Und Pharao hat dann die Friseurin umgebracht, weil sie Muslima gewesen ist. Und wir sehen jetzt somit sehen wir wirklich den Ausmaß von seiner Ungerechtigkeit. Und wirklich, die Tochter von Pharao hat gesagt, welchen Herr meinst du eigentlich jetzt? Da hat die Frau gesagt, mein Herr und dein Herr und der Herr, der uns alles erschaffen hat. ثم رمى بيدها Und dann hat Pharao sie gedroht, sie umzubringen. Sie hat gesagt, ich werde nicht diese Religion verlassen, zur Friseusen. Und dann hat Pharao gesagt, ich werde dich und dein neugeborenes Kind umbringen. Und da hat sie kurz gezweifelt, weil sie wollte nicht, dass ihr Kind was zustößt. Und dann als Wunder hat das Kind angefangen zu reden, hat gesagt, fürchte dich nicht, Mutter, weil wir sind auf dem rechten Weg. Und dann hat Allah SWT die beiden als Märtyrer angenommen. Und ihr Geruch von dieser Friseusin konnte der Prophet Sallam auch riechen. Auch bis jetzt, obwohl das jetzt vor tausenden und tausenden Jahren passiert. Der Prophet Sallam konnte einen sehr schönen Geruch riechen. Und das ist der Geruch von dieser Frau und ihr Kind. Weil sie zu Pharao gesagt hat, sie werden nicht unsere Religion verlassen. Und das war auch ihr Geruch quasi, ein sehr schöner Geruch. Also dann ging der Prophet Sallam zu einem anderen Himmel. Und dann bei jedem Himmel, wo Gabriel angekommen ist, hat er um Erlaubnis gebeten und geklopft. Das hier ist eine wichtige Lehre für uns. Heutzutage klopft keiner und kein Mensch fragt nach Erlaubnis, irgendwo reinzukommen. Wir kommen überall rein, wir fragen nicht nach Erlaubnis. Ganz wichtig. Islamisch gesehen dürfen wir das nicht. Und wenn wir zu irgendjemandem gehen, wir klopfen höflich und wenn er nicht rangeht, dann gehen wir auch höflich. Es gibt nicht dieses Kommen und Gehen, wie man will. Andere Leute können beschäftigt sein, kann sein, dass Leute nicht zu Hause sind. Also hier sehen wir Gabriel, der beste Engel, alle Engel. Bei jedem Himmel klopft er an und bittet um Erlaubnis, um ins höhere Himmel emporzusteigen. Eine Lehre für uns. Das machen Engel so. Wir dürfen nicht überall hingehen, also Bereiche, wir sind irgendwo eingeladen, wir sind jetzt bei unseren Geschwistern zu Hause, ich bin bei meinem Bruder, ich bin bei meinem Sohn zu Hause. Du kannst ja sogar bei deiner eigenen Mutter kannst du nicht einfach so rein oder rauslaufen, weil du würdest ungern sehen, etwas, was du nicht sehen willst. Höflich klopfen, wenn keine Antwort ist, gehen. Nicht überall hin und her gehen. Sogar Engel bitten um Erlaubnis. Und dann gingen sie ein paar Himmel hoch und der Prophet hat wieder Ibrahim a.s. gesehen. Und Gabriel hat gesagt, das ist sein Vater Ibrahim, also grüße ihn. Der Prophet hat ihn dann gegrüßt. Und Ibrahim hat dann ihn auch gegrüßt. A.s. Da hat ihn dann gesagt, da hat Ibrahim a.s. zum Propheten gesagt, O Muhammad, grüß mal deine Umma von mir. Also wir wurden von Ibrahim persönlich gegrüßt, von über sieben Himmeln. Hat uns persönlich gegrüßt. Also Ibrahim sagt zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, sag zu deiner Umma, das Paradies ist schön, ja, und die Bäume im Paradies werden gepflanzt mit Subhanallah und Alhamdulillah und Allahu Akbar. Das heißt, immer wenn du Subhanallah sagst und Allahu Akbar und Alhamdulillah, pflanzt du eine Palme für dich ins Paradies. Und hier sehen wir eine wichtige Lehre. Ibrahim a.s. will uns alle ins Paradies wiedersehen. Er hat Angst, dass irgendjemand irgendwie das nicht schafft. Er hat uns gegrüßt und er will uns alle ins Paradies auch wiedersehen. Und dann kam der Prophet sallam zum Baum des Endes. Es gibt einen Baum, also der Baum des Endes des Universums. Am Ende des Universums, oben bei Allah SWT, ist ein Baum. Und Jibril a.s. sagt selbst jetzt, hier, ab hier darf ich nicht mehr gehen. Das ist der Baum, also ich übersetze das selbst, es ist meine Übersetzung ist nicht so richtig aber ich hole dann später den Fachbegriff. Es ist quasi ein Baum und das heißt auch irgendetwas, ein Baum des Ende des Universums oder das absolute Ende des Universums oder sonst was. Also auf jeden Fall, das ist der letzte Punkt, wo Gebrüder sich frei im also im Himmel sich bewegen kann. Und er sagt, ab diesem Punkt kann ich mich nicht mehr frei bewegen. Ich kann nicht mehr weiter als hier hinkommen. Und ab hier dürfte nur Prophet Sallam weiter emporsteigen. Und dann später, als Prophet Sallam das beschrieben hat, die haben gefragt, hast du alles von alle gesehen? Der Prophet Sallam gesagt, ich habe Licht gesehen. Also was sagt die Jibril Sallam zum Prophet Sallam? Er sagt, du musst jetzt weitergehen, ich kann leider nicht. Er hat gesagt, jedes Wesen hat seine bestimmte Grenze und das ist meine Grenze. Wenn ich weiterkomme als dieser Punkt, werde ich verbrennen. Also dürfst du nur vor dieser Stelle weitermachen. Und hier die Lehre, die wir nicht unterschätzen dürfen. Niemals unterschätzen dürfen. Obwohl wir das so oft unterschätzen. Das Gebet wurde auf uns auferlegt in diese Angelegenheit hier. Und zuerst hat Allah SWT uns 50 Gebete angelegt. 50 Gebete am Tag. Das Gebet im Allgemeinen, lassen wir jetzt die 50 beiseite. Das Gebet ist deine Kommunikation mit Allah SWT. Aber wenn wir jetzt auf die Menge angucken, hat der Prophet 50 bekommen. Der Prophet kam runter, hat wieder Musa getroffen, hat ihm gesagt, wie viele Gebete musst du am Tag machen, also Mohammed? Er hat gesagt, 50. Musa sagte, es ist zu viel für dein Volk. Geh oben und bitte, dass Allah SWT das weniger macht. Und er hat das immer wieder gemacht, bis er auf 5 gekommen ist. Und dann hat Musa ihm gesagt, das ist zu viel für dein Volk. Bitte, dass Allah SWT das weniger macht. Und da hat der Prophet gesagt, ich schäme mich nochmal hoch zu meinen Herrn zu kommen. Also der Prophet ging ja hoch und hat Allah SWT natürlich um Hilfe gebeten, weil er hat gesagt, 50 ist zu viel für mein Volk, auf Musas Ratschlag. Und dann so immer wieder, so 50, 45, 40, 35. Und dann, als sie auf 5 gekommen sind, hat Allah SWT gesagt, 5. Und sind wie 50 zu bewerten. Also Allah SWT sagt, es ist 5 und die werden als ob die werden 10, als ob sie 50 sind. Und da, als Allah SWT das gesagt hat, hat Musa gesagt, geh mal hoch, und da hat der Professor gesagt, nein, ab jetzt gehe ich nicht mehr hoch und bitte um weniger. Ich schäme mich. Und hier sehen wir auch dieses Schamgefühl und dieses Ehre, was der Prophet gehabt hat, wo man schämt sich wirklich, jemand gibt, ja, und dann sagt, hör zu, danke fürs Geben, aber es reicht jetzt. Und das ist auch eine wichtige Eigenschaft. Der Prophet hat sehr viel von Allah SWT bekommen, von 50 auf 5, hat gesagt, das ist okay, ich schäme mich wieder hochzukommen und nochmal um weniger zu verlangen. Hier sehen wir, dass Musa a.s. es lag ihm ein Herzen, dass es uns einfacher geht, dass wir es einfacher haben. Aber manchmal machen wir uns die Sachen zu einfach. Und hier ist eine wichtige Lehre für uns. Der Prophet Sallam ging ja die sieben Himmel hoch empor. Aber unsere Möglichkeit, empor zu Allah SWT aufzusteigen, ist mit dem Gebet. So steigen wir die Himmel hoch, bis wir vor Allah SWT stehen und mit ihm reden. Weil das ist eine direkte Verbindung mit Allah SWT. Weil in dieser Situation redest du direkt mit Allah SWT. Und für diejenigen, die später Allah SWT am Tag der Auferstehung sehen wollen und einen guten Treffen mit ihm wünschen, das sind diejenigen, die im Diesseits immer wieder Allah SWT getroffen haben, indem sie gebetet haben und dadurch eine gute Beziehung mit Allah SWT aufgebaut haben. Und dann kam der Prophet Sallam zu einem Haus und er sagte, was ist das für ein Haus? Und da hat Jibril gesagt, das ist ein Haus. Jeden Tag kommen 70.000 Engel rein in diesem Haus, um Gottesdienst zu machen. 70.000 kommen jeden Tag rein. Und danach, wenn die Engel rausgehen, kommen die nie wieder rein. So viele Engel gibt es. Also jeden Tag gehen 70.000 rein. Und wenn sie rauskommen, es gibt so viele Engel, dass die gleichen 70.000 nie wieder reingehen werden. Und der Prophet Hassan sagt, oh Jibril, jeder Engel, den ich getroffen habe, war nett zu mir, hat mich angelächelt, außer einem. Einer hat nicht gelächelt. Und da hat Jibril ihm gesagt, das ist der Wächter der Hölle. Er hat nicht gelächelt, seitdem Allah SWT ihn erschaffen hat. Er hat nicht gelächelt, seitdem Allah SWT die Hölle erschaffen hat. Also der einzige Engel, der Prophet Hassan nicht angelächelt hat. Und was ist ihre Tiefe? 70.000 Jahre. Was ist die Tiefe der Hölle? Eines Tages saß der Prophet Hassan mit seinen Gefährten und hat ein lautes Knallen gehört. Und die Leute haben gefragt, was war das? Er hat gesagt, es ist ein Stein gewesen. Das ist ein Stein. Es wurde vor 70 Jahren geworfen. Vor 70 Jahren geworfen und ist jetzt gerade eben gegen den Boden geknallt. Stellt euch mal vor, etwas muss 70 Jahre fallen. Plus Geschwindigkeit, plus all das. Und leider, die Heuchler, die kommen ja in die allerunterste Stufe der Hölle. Für die, also leider für die. Ja, also hier sehen wir, das ist keine Kleinigkeit. Das ist die Hölle. Und diese Engel kann nicht lächeln, weil er jetzt verantwortlich ist für die Hölle? Und deshalb sagt auch Allah SWT, beschreibt die Höllenanwohner, dass die niemals lächeln werden. Und dann kam der Prophet sallam wieder zurück nach Jerusalem und von Jerusalem wieder nach Mekka. Also in einer Nacht war das alles jetzt. Deshalb heißt ja die Nacht und Himmelsverreise. Und wir wissen, das ist keine unmögliche Sache für Allah SWT. Heutzutage kann man mit einem Rechner sich mit überall auf der Erde innerhalb von wenigen Sekunden verbinden. Wenn die Menschen dazu in der Lage sind, ist Allah SWT zu mehr in der Lage. Also haben die Leute in Frühstück gefragt, beschreibe uns das Haus von in Jerusalem. Also beschreibe uns die Moschee in Jerusalem. Also die Leute haben ihn ja nicht geglaubt, die Leute von Mekka. Was ist passiert? Allah SWT hat ihnen das Haus genau vor ihm gezeigt, um es denen zu beschreiben. Genau vor seinen Augen. Und der Prophet beschreibt jede Tür, jede Tür, jedes Detail. Vergessen wir nicht, liebe Brüder und Schwestern, solange wir eine gute Verbindung mit Allah SWT haben, gibt es eigentlich nichts, was einem einen irgendwie aufhalten kann oder verletzen kann, außer Allah SWT das will. Und deshalb achtet auf eure Gebete, weil das ist eure Verbindung mit Allah SWT und dadurch wird Allah SWT uns unterstützen. Vergesst nicht, liebe Brüder und Schwestern, wir haben nur einige Monate jetzt, einige wenige Tage bis Ramadan. Wir sind jetzt in Schaban, der Monat Schaban vor Ramadan. Und wir werden deshalb jetzt eine Ramadan-Vorbereitungsreihe machen, um unsere Seelen auf Ramadan vorzubereiten, inshallah. Weil wir wollen ja Ramadan schön in Empfang nehmen. Schön in Empfang nehmen, inshallah. Le- Jetzt haben wir jetzt den Monat von Schaben, um uns vorzubereiten. Jetzt müssen wir uns üben, mehr Gutes zu tun, damit wir warm. Das ist wie jetzt, wenn jemand sich warm macht auf irgendeinen Sport, muss man sich davor warm machen. Um jetzt Höchstleistungen zu erbringen, muss man natürlich sich warm machen vorher. Und dieses Monat jetzt ist der Warmmachen-Monat, wo man sich jetzt wirklich vorbereitet auf Ramadan, ja, damit man langsam die Sünden austrinken lassen, die Vorbereitung höher schrauben, damit wir jetzt, wenn Ramadan reinkommt, dass wir voll im Gottesdienst sind, inshallah. Und jetzt wissen wir, dass wir jetzt. Wir haben jetzt viele Ärzte, die sagen: Nee, dieser Ramadan, die Hitze und dies und der Tag ist lang. Lasst euch nicht davon ablenken und hört nicht auf diese Ärzte, die sagen, dass das ein Problem ist. Lasst euch nicht davon ablenken lassen. Es ist möglich. Und also jetzt ich persönlich als Übersetzer, das sagt jetzt nicht der Sheikh, aber ich persönlich, also ich habe auch im Sommer gefastet, es ist absolut möglich. Also da ist ja nichts gesundheitstechnisch zu befürchten, außer man ist an sich krank. Aber sonst ist es zwar anstrengend, aber, und das hat ein Gefährte einmal gesagt, umso höher die Anstrengung, umso höher die Belohnung. Lasst euch nicht von irgendwelchen jetzt Fatwas oder Meinungen ablenken lassen, dass ihr nicht fasten sollt. Wenn der Monat kommt, fastet. Es ist eine Pflicht. Und lasst euch nicht davon täuschen, dass der Tag lang ist. Es ist machbar und es gibt keine gesundheitlichen Bedenken zu machen. Ja. Und besonders wenn der Tag heiß und lang ist, umso mehr ist die Belohnung. Und je heißer der Tag und je länger, umso mehr wird Allah SWT eins von der Höllenfeuer dann später entfernen. Möge Allah SWT unsere Willensstärke, mehr Willensstärke geben und die Muslime recht leiten und alle unsere Probleme lösen und möge Allah SWT unsere Sünden verzeihen. Amen.